Dreck. Alter, fresh wie ein Wassereis. Ich komm mit dem kranken Scheiß und baller meine Line so schnell, denn ich hab keine Zeit. Boom, bap, 100% Real Rap, du bist ein Homo Sapien, wo der Cock tief steckt. Ich komm mit zwei dicken Schwertern wie Deadpool in dem Movie, bin der Doomslayer, denn du fängst dir eine Kugel. Yo, ich grab dir den Schniedel und lade meine Waffe, schieß dir danach in den Kopf wie bei Resident Evil. Bin jeden Tag unterwegs mit den Augen auf der Street. Ich bin so wie Kugel, ich hab haufenweise G's. Bin ich hinter dir, bist du ne SpaceX-Rakete, denn du machst den Abflug, komm ich late. Back mit Knebel in dat Basement getretet, bringt dein Leben zum Wackeln wie die 808 mit dem Pegel. Das kann im Leben vorkommen, ich verspeise deinen Körper wie der Demogorgon. Ey, meine Backpfeife gibbet heute im Sonderangebot. Ich komm mit tonnenweise Schrot, will ich Opfer gibbet tot. Ich bin ein realer OG, wie der Peter zu dem Lustig. Komm ne Meter ran, du Pussy, und ich knall wie bei einer Uzi. Ein Gangster-Rapper tanze bei der Polizei an. Ey, das kann mir nicht passieren, sogar vor der hab ich Angst. Manche Rapper legen viel auf ihre Digitalwaage, doch sind so Gangster wie die Sesamstraße. Du machst mit Frauen gern ein One-Night-Stand und am Ende wirst du wieder nur von Wolfgang gebankt. Ey, komm mit der Doppelschott, lauf, kleiner Pisser. Hau dir auf den Moppelkopf drauf wie Batista. Gönne dir dein Müsli und ich kack dir in die Schüssel. Der Rap ist noch in Mode wie ne Sache. Ey, yo, back ist der Killer, wieder fett wie ne Villa. Komm mit straight im Rap ins Geschäft. Immer wieder komme late back, boom, bap, hit